Dokumentation. Die 0, 0. Zugegeben, ich habe meine eigenen Güter ursprünglich aus Freude an der Existenz der bestehenden Dinge geschaffen. Da habe ich in meinem Zimmer am Boden gesessen und gemalt. Doch zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits in mehrfacher Hinsicht persönliche Verluste erlitten. Wie eine Gegenkraft zu meinem Schicksal ist mir da die eigene Trotzreaktion vorgekommen. Ich habe nichts gekonnt und nichts gewusst, aber ich habe trotzdem etwas gestaltet. So ist mein frühes Werk entstanden. Es ist mit vielerlei Eindrücken verbunden, die bis heute in mein Handeln eingewoben sind.